Hallo und herzlich willkommen bei Wisdom Talks, dem Podcast des Metis-Projekts, das Internetportal für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraktiken, zu finden auf www.metis.ethz.ch. Im heutigen Podcast spreche ich, Friederike Maas, mit Frau Christine Abt, Professorin für Philosophie an der Universität St. Gallen, über Weisheit im Werk Friedrich Schillers. Mit dabei ist auch Michael Hampe, Professor für Philosophie an der ETH Zürich und Initiator des Metis-Projekts. Weise Menschen stellt man sich ja vielleicht als besonders unabhängig vor. Sie scheinen, um einen Ausspruch Wittgenstein zu benutzen, ihre eigene Atemluft zu produzieren, so frei sind sie. Im Gegensatz zu den meisten Menschen sind sie nicht ständig von innerer Zerrissenheit geplagt. Ihre Neigungen, Wünsche, Gedanken und Handlungen stehen in perfektem Einklang. Sie verhalten sich ganz mühelos, gut und tugendhaft. Nach Kant jedoch, immerhin der Weltweise aus Königsberg genannt, kann es solche Menschen nicht geben. Er sieht den Menschen immer in Konflikt zwischen Neigung und Pflicht, also Sinnlichkeit und Begehren auf der einen, Einsicht und Achtung vor dem Sittengesetz auf der anderen Seite. Friedrich Schiller, der eigentlich großer Bewunderer Kants war, scheint in diesem Bezug nicht mit dem Philosophen übereinstimmen zu können, wenn er schreibt: Gewissensskrupel. Gern diene ich den Freunden, doch tue ich es mit Neigung. Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin. Decisium, Entscheidung. Da ist kein anderer Rat. Du musst suchen, sie zu verachten. Und mit Abscheu als dann tun, was die Pflicht dir gebeut. Ich musste diese Zeilen ein paar Mal lesen, aber dann habe ich verstanden, dass sie eine ziemliche Polemik gegen Kant sind, in der Schiller die Idee, dass tugendhaft Handeln impliziert, sich selbst dazu zwingen, ja überwinden zu müssen, ab absurdum führt. Denn es ist ja lächerlich anzunehmen, ich müsste meine Freundin verachten, um ihnen einen Gefallen zu tun. Aber Frau Abt, Sie kennen sich ja viel besser aus als ich. Habe ich das so ungefähr richtig verstanden? Also kritisiert Schiller hier die moralische Selbstkarteiung, die Kant zu fordern scheint? Ist das der Konflikt? Ja, es wurde jetzt schon recht viel gesagt, ich würde tatsächlich die Differenzen bei Kant und Schiller etwas geringer einschätzen. Ich denke, sie haben so in zentralen Punkten auch durchaus Übereinstimmung. Und ich würde auch sagen, dass Kant, also um mal bei Kant anzufangen, auch nicht von dieser Selbstkasteiung zuerst mal ausgeht, sondern tatsächlich auch die Vorstellung hat, dass man, wenn man sich selber das Gesetz gibt, es ist ja nicht einfach ein Sittengesetz, dass man dem man einfach gehorsam sein muss, ohne es zu prüfen. Kants Anspruch ist ja gerade, dass ich mir selber ein Gesetz gebe. Das heißt, ich verstehe es als legitim an und dann ist die Frage, folge ich dem auch? Und wir wissen alle, wir sehen vieles ein, machen es nicht. Und dann ist die Frage, müssen wir uns dazu zwingen? Und Kant würde schon sagen, wir haben da dann die Selbstverpflichtung. Aber es ist bei Kant auch so denkbar, dass wir es tatsächlich tun, weil wir es einsehen und weil das uns auch eine innere Bestätigung oder auch eine Stimmigkeit vermittelt. Dagegen wird sich Kant gar nicht wehren. Nur häufig ist es nicht so und dann würde nach Kant doch eben diese Verpflichtung ins Zentrum rücken, die wir durch Disziplin und eben auch eine gewisse gedankliche Stärke hervorrufen. Und Schiller ist da vielleicht ein bisschen relativierender und würde bei allen Menschen so dieses Verhältnis zwischen Selbstverpflichtung und der Möglichkeit, dieser Selbstverpflichtung nachzukommen, etwas relativieren. Vielleicht wollen Sie uns da historisch auch nochmal abholen. Wir haben Kant und Schiller jetzt einfach in den Raum gestellt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch tatsächlich so, dass Schiller hat Kant gelesen und hat sich sehr für Kant interessiert. Für welche Schriften denn? Vielleicht können Sie uns da nochmal was über so den Zeitgeist auch sagen. Ja, das ist schon so. Schiller hat sich sehr für Kant interessiert und eben auch vieles ernst genommen. Er hat dann ja auch in den Texten über die ästhetische Erziehung des Menschen und in anderen ästhetischen Schriften Bezug genommen und es wird häufig darüber diskutiert. Schiller hat Kant kritisiert. Jüngere Forschungen relativieren das auch ein Stück weit und sagen, einerseits hat Schiller Kant vielleicht auch falsch verstanden an manchen Punkten und ist zum Teil auch etwas idealistisch oder utopisch, also ins Extreme gegangen. Aber an vielen Punkten nochmals würde ich sagen, dass Schiller mit Kant übereinstimmt und ähnliche Ziele verfolgt. Also beide zum Beispiel würden sagen, Sittlichkeit setzt eine Transformation voraus. Wir müssen uns verändern oder wir müssen auf etwas, damit wir sinnlich, und bei Schiller schöne Seelen, aber bei Kant eben dem Sittengesetz folgend werdend, müssen wir uns verändern. Es braucht eine Transformation. Da wären sie zum Beispiel sehr übereinstimmend. Vielleicht können Sie noch was zum Verhältnis dieser Selbstgesetzgebung, die ja etwas mit unserem Vernunftcharakter zu tun hat, nach Kant, dass wir Vernunftwesen sind, und dem, was Sie eben so nebenher erwähnt haben, der Sinnlichkeit sagen. Wenn ich das bei Kant richtig verstanden habe, gibt es da ja schon so einen gewissen Bruch in unserer menschlichen Existenz, dass wir einerseits Vernunftwesen sind, andererseits aber sinnlichen Begehren folgen, und dass diese beiden Richtungen nicht immer dieselbe sind, dass das sinnliche Begehren in eine andere Richtung zeigt als das, was wir aus Vernunft eingesehen haben. Und das ist ja vielleicht die Quelle des inneren Konfliktes, den Frau Maas vorhin angesprochen hat, dass wir denken, ja, wenn ich hier was klaue, ich bin gerade so arm dran, dann ist das ja nicht weiter schlimm. Und das nächste Mal, wenn es mir besser geht, werde ich das natürlich nicht tun. Aber die Achtung vor dem Sittengesetz sagt mir, dass Diebstahl nicht möglich ist, dass man ja auch nicht will, dass einem etwas geklaut wird. Und die Vernunft muss mich eigentlich daran hindern, einen Diebstahl zu begehen. Aber weil ich gerade in Not bin und arm, mache ich es dann vielleicht doch. Und dieser Konflikt, der ist uns ja nachvollziehbar, aber er scheint nicht eine Situation zu sein, in der weise Menschen normalerweise sind. Ja, da muss man mit Schiller vielleicht etwas langsamer angehen, denn es gibt nach Schiller ja nicht den weisen Menschen. Mhm. Das ist immer nur anzunähern. Weisheit ist anzunähern. Sehr ein Ideal dann. Es ist ein Ideal, und es wäre eben gerade etwas, was Schiller mit all seinem Engagement irgendwie versucht zu vermitteln, dass Menschen zu Hybris neigen, zur Selbstüberschätzung. Und sich als Weisen vorzustellen, wäre so eine Hybris. Jetzt natürlich dieser Konflikt, den Sie ansprechen, zwischen Neigung und Pflicht, der ist bei Kant sehr deutlich ausgearbeitet. Aber er ist auch für Schiller eine große Faszination und eben auch Ausgangspunkt. Also er würde genauso wie Kant dieses Konfliktfeld beschreiben. Und in seinen ästhetischen Schriften geht es auch häufig um die Vermittlung eben von Natur und von Gedankenwelt, von geistiger Tätigkeit. Und wie man die zwei vermittelt, das ist das große Anliegen von Schiller. Und bei Kant auch, aber da haben sie unterschiedliche Wege dieser Vermittlung oder dieses Umgangs mit diesem Konflikt. Aber der Konflikt selber ist bei beiden deutlich beschrieben. Würden Sie dann sagen, um das noch nachzuschieben, dass das Heilige und die Weisheit dicht beieinander sind, sowohl bei Kant wie bei Schiller? Weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Kant zu dieser Konfliktsituation sagen würde, dass ein heiliger Wille gar nicht stehlen kann, weil er quasi nur durch das Sittengesetz affiziert ist und nur diese Achtung vor dem Sittengesetz fühlt, aber die eigene Armut gar nicht zu einem Begehren führen würde, das dem Sittengesetz widerspricht. Während der gute Wille einer ist, der schon den Stachel des Begehrens spürt, aber es gelingt einem guten Willen in einem Vernunftwesen möglicherweise, dass sich die Vernunft durchsetzt gegen das Begehren. Und würden Sie dann sagen, dass unser Ideal der Weisheit eher nahe an dieser Vorstellung des Heiligen ist? Man kann gar nicht anders. Die weise Person kann gar nicht klauen oder kann gar nicht lügen. Also ich denke, dieses Idealische ist auch bei Kant und bei Schiller vorhanden. Und das geht vielleicht auch auf dieses Sokratische zurück. Wenn wir es wirklich einsehen, dann können wir nicht anders, als diesem Richtigen zu folgen. Aber sowohl Kant als auch Schiller, denen geht es eher um den guten Willen, denn auch Kant, dem geht es nicht. Oder er weiß darum, dass das Heilige rar ist, und Schiller weiß es noch mehr. Ja, wir sind jetzt direkt in eine sehr tiefe Diskussion eingestiegen. Wir sprechen über zwei Zeitgenossen, Immanuel Kant und Friedrich Schiller. Beide haben sich beschäftigt mit einem Konflikt zwischen Neigung und Pflicht. Kant war Philosoph. Schiller hat auch philosophische Thesen formuliert, aber er war noch mehr. Er war auch Dichter, er war Dramatiker. Vielleicht wollen wir, um Schiller besser zu verstehen, noch ein bisschen mehr auf ihn eingehen. Ein sehr bekanntes Werk von Friedrich Schiller ist über die ästhetische Erziehung des Menschen. Schiller arbeitet sich auch hier an Kant ab, sowie an der Französischen Revolution, deren Zeitgenosse er war. Frau Abt, wollen wir vielleicht hier einsteigen? Und ich frage Sie erstmal eine sehr naive Frage dazu. Was ist denn ästhetische Erziehung? Ja, also dieser Text, das ist ja eine Briefsammlung. Kant hat die 1795 verfasst, eigentlich an den Herzog von Holstein-Augustenburg. Und er hat in diesen Briefen sein Projekt verglichen mit der Bildung der Bau der vollkommenen Freiheit. Also der Bau einer wahren politischen Freiheit ist sein Ziel und das Werkzeug ist dann eben die Kunst, dem er diese Rohheit und Erschlaffung, die, wie er sagt, in seiner Zeit um sich greift, also Rohheit und Erschlaffung. Und mit der Kunst scheint ihm eben jetzt noch einmal ein neues harmonisches Verhältnis von Natur und freier Wahl zu gelingen. Das ist das ganze Ziel. Und ja, das Ästhetische ist der Raum des Spiels. Das ist ja dieses bekannte Wort, dass der Mensch nur im Spiel ganz Mensch ist. Man könnte auch sagen, in der Kunst oder im Vollzug der Kunst führt man die Menschen eben wieder in diesen leichten Zustand, in dem nicht nur das Sinnliche angesprochen wird oder das Kognitive, sondern eben beides. Und in einer Leichtigkeit, weil es uns ja nie wirklich betrifft, aber uns doch erfasst. Und aus diesem Gemisch, das eben für Schiller so das Spezifische der Kunst ist, dem spricht er eine immense Bedeutung zu für die Menschheit. Sie hatten vorhin auch schon angesprochen, dass es bei Schiller in seiner Theorie eben diese total utopische Dimension gibt. Was Sie jetzt erzählt haben, klingt so ein bisschen danach, also so nach so einer Vision für die Gesellschaft. Und Sie haben jetzt die Rolle des Spiels betont. Also verstehe ich das richtig, dass vielleicht auch das, worüber wir eben gesprochen haben, dieser Konflikt zwischen Neigung und Pflicht, den löst Schiller mit diesem Konzept des Spiels? Ja, zum einen, das Spiel ist eine ganz zentrale Form für dieses Vermitteln des Konflikts. Also der Konflikt wird nie ganz aufgelöst bei Schiller, aber es ist ein Zurückführen. Also sein Ziel ist ja, die schöne Seele im Menschen zu gestalten oder hervorzurufen, ihn wieder zurückzuführen auch. Es gibt auch diese rousseauistischen Anklänge zu dieser schönen Seele, dass der Mensch diese wieder erhält. Und im Spiel ist das eine. Aber wir müssen uns nicht vorstellen, im eigenen Spielen, sondern eben diese Seele oder der Mensch kommt ins Spiel, wenn er zum Beispiel auch Theater schaut. Das ist ja dann der andere wichtige Text, über den wir, glaube ich, später auch noch sprechen. Das Spielen ist ja normalerweise eine Tätigkeit, die Kinder ausüben. Und die Erziehung ist etwas, was sie meist vom Spiel zum Ernst des Lebens führt, sodass man, so wie Sie das jetzt geschildert haben, den Eindruck hat, dass Schiller in seinem Erziehungsprogramm diesen Weg rückwärts zu gehen scheint, dass er offenbar der Meinung ist, die Menschen sind irgendwie in einen Ernst geraten oder in einen Krampf geraten, aus dem sie herausfinden müssen. Und jetzt ist das Ziel der Erziehung, sie wieder zu spielenden Kindern zu machen. Das ist vielleicht gar nicht so ein ungewöhnlicher Gedanke, weil manchmal ja auch gesagt wird, dass die Kinder und die Tiere weise sind und die Menschen nicht, weil sie impulsiv, direkt, eben spielerisch und leicht mit ihrem Leben und der Welt umgehen. Aber ich möchte doch nochmal nachfragen, wie geht das eigentlich zusammen, Wesen zum Spiel zu erziehen? Also die Spannung ist natürlich zwischen Erziehung und dem Spielen. Aber tatsächlich beschreibt er in dem Text über die Schaubühne als moralische Anstalt, wo wir das ja auch haben, diese moralische Anstalt. Klingt streng. Ja, genau, es klingt streng und führt uns vielleicht auch wieder näher an Kant heran, als wir zuerst so gedacht haben. Aber es ist tatsächlich so, dass er eher die Erwachsenen im Blick hat und dass er dort die verschiedenen Zustände auch beschreibt, dass man sich entweder ganz dem Sinnlichen hingibt oder ganz in Aktivität und Geschäftigkeit aufgeht oder eben sich wirklich nur noch rational und kognitiv beschäftigt und dass das von dem Spiel und von dieser Leichtigkeit der schönen Seele auch wegführt. Und durch die Kunst werden diese Dimensionen wieder aufeinander zurückgeführt, weil eben jetzt bei der Schaubühne ist es halt das Theater, aber man könnte auch andere Kunstformen, die spricht er auch an, nennen, weil die unsere sinnlichen Dimensionen, unsere rationalen, kognitiven Dimensionen und körperlichen eben alle ansprechen. Unsere Leidenschaften, aber auch unsere Vernunft. Das bringt diese ganzen Dimensionen in eine Synthese. Und die schöne Seele ist dann ein erwachsenes Kind, oder? Ich weiß nicht, ob es diesen Ausdruck bei Schiller so gibt. Ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie es. Nein, nein, das ist einfach so ein Guess von mir gewesen. Aber es kommt in die Nähe dessen, wie ich ihn lese, ja. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit Kant als Bezugsgröße drin. Ebenso, die beiden waren im gleichen Sprachraum und Schiller hat Kant gelesen. Aber von dem, was Sie jetzt erzählt haben, denke ich irgendwie auch an Rousseau, der französische Philosoph, der sich eben auch viel mit Erziehungsfragen, also es gibt das Buch Emile, in dem er sich mit Erziehungsfragen beschäftigt hat. Und Schiller war eben auch Zeitgenosse der Französischen Revolution. Also frage ich mich, hat er irgendwie auch so ein bisschen nach Frankreich geschielt? Gab es die Achse auch und unterscheidet die sich dann vielleicht doch ein bisschen von so dieser strengeren Kant-Achse? Ja, nochmal, also Rousseau, Kant und Schiller sind sich in Bezug auf die Transformationsnötigkeit einig. Der Mensch muss sich verändern, hat irgendwie Defizite, ist depraviert, der Charakter ist lädiert, könnte man sagen. Und das heißt, wir müssen in eine Richtung gehen. Und dann sind es natürlich unterschiedliche Vorschläge. Bei Rousseau ist es nicht zwar auch die Erziehung, aber es ist tatsächlich die Erziehung, die sich selber danach auflöst. Jetzt bei Schiller ist es die Kunst. Das ist ein großes Vertrauen in diese vielen Formen von Kunst. Es ist eben nicht einfach eine Kunst, die uns dann eine Idee oder einen Gedanken vermittelt, sondern es ist Anschauung des Möglichen von Menschsein. Also das ist das macht uns empfindbarer, das macht uns verständnisvoller. Das ist so die Hoffnung von Schiller. Deshalb liebt er auch diese verschiedenen Charaktere. Also Kunst führt uns die Möglichkeiten und Grenzen von Menschsein vor und ermöglicht uns einen neuen Zugang zum Menschsein. In Bezug auf Frankreich und die Französische Revolution, die Sie auch noch angesprochen haben, da war Schiller ähnlich wie andere zuerst durchaus positiv gestimmt. Und dann hat er gesehen, der Jakobinismus hat ihn, also dieses Schlachten von Menschen, dieses Einholen der irgendwie konstruktiven Ideen von Wiederabgründen, das hat ihn auch nachdenklich gestimmt und hat sich dann auch mit Goethe oder auch mit anderen eben gegen Gewalt oder gegen die Gewaltform im Politischen ausgesprochen. Sie sagen Kunst, das klingt so irgendwie total groß und pauschal, aber Sie haben es auch schon spezifiziert. Schiller hat sich vor allem Gedanken auch über das Theater gemacht. Wie soll ich mir das vorstellen? Man nennt es ja auch Weimarer Klassik, was er und Goethe zusammen gemacht haben. Also das Ideal von Theater, das er hatte, ging es da um so eine Form von Rückkehr auch zu den alten Griechen? Vielleicht wollen Sie dazu was sagen. Ja, zuerst war Schiller ja ein Stürmer und Dränger und er hat angefangen, seine Theaterstücke zu verteidigen, als man zum Beispiel die Räuber vielmals verteidigt er die Räuber und sagt, er will nicht Beispiele geben, wie man leben soll. Also man soll jetzt nicht alle diese Charakteren aus dem Räuber übernehmen, sondern eben im Gegenteil, es geht darum, diese Möglichkeiten auszumessen, die das Menschsein eben bietet und aber gleichzeitig auch die Anfälligkeit von Menschsein und die Hinfälligkeit des Menschen vor Augen zu führen. Das heißt, dieses Plurale an Möglichkeiten, das scheint ihn zu interessieren. Und dann schafft er ja in seinen ganzen Dramen Charaktere. Und er sagt in diesem Text über die Schaubühne als moralische Anstalt explizit, es vergrößert unser Verständnis dafür, dass der Mensch zu 50%, also zur Hälfte kann er sich selber einbringen und planen und gestalten und zur anderen Hälfte ist er ausgeliefert. Das sind es Zufälle, Wechselspiele, Überraschungen. Also, und die Einsicht in dieses Verhältnis von Menschsein, also von Unabhängigkeit und Abhängigkeit und von diesen Wechselwirkungen und von Gestaltungskraft, das interessiert ihn und deshalb interessieren ihn immer auch verschiedene Formen. Wir haben überall verschiedene Figuren in diesen Dramen, die kristallisieren andere Themen heraus und oft im Dialog eben. Also man erkennt den einen im Zusammenspiel mit dem anderen besser und das ermöglichen diese Dialoge in den Dramen sehr gut. Genau, weil ich das so auf die Klassiker irgendwie gebracht habe, von dem, was Sie jetzt gesagt haben, also verstehe ich das richtig, so zum Beispiel in Ödipus, da geht es ja darum, dass jemand komplett ausgeliefert ist. Das ist die Tragik seines Schicksals. Bei Schiller ist das anders, da ist das mehr 50-50. Es gibt diese Tragik, aber es gibt eben auch sowas wie Agency, in der der Mensch selber über sich verfügen kann. Und das ist dann das moderne Element an Schiller. Also ich weiß nicht, ob es das Moderne ist, das ist nochmal eine andere Frage, aber was ich vorhin herausstreichen wollte, ist, dass ihn das so interessiert, gerade diese Möglichkeiten und immer auch diese Hybris, wenn wir denken, wir haben alle Möglichkeiten in der Hand, dann kommt aus dem Hinterhalt etwas, was uns wieder einholt. Aber es ist auch nicht mehr so wie bei Ödipus mit dem Schicksalhaften, der Mensch hat eine Gestaltungsmöglichkeit und deshalb finde ich es so schön, wenn man mal die Dramen anschaut, ich finde die Verschwörung des Fiesco von Genua und dann eben auch Don Carlos oder dann eben William Tell, das finde ich so, macht so einen ganzen Strauß an politischen Verhaltensweisen, Figuren aus. Wir haben überall die Freiheitsdränger und die republikanische Gesinnung und einmal kommt sie durch, William Tell aber nicht allein, sondern auch mit dem politischen Aktiven. Dann beim Fiesco, der ist zuerst der Retter, der will den Tyrann beseitigen und dann kaum hat er die Möglichkeit, spüren seine Gefährten, dass er selber zum noch größeren Tyrann wird. Er wird korrumpiert von der Macht, also dieser Wandel in der Figur selbst. Und dann bei Don Carlos mit dem Marquis de Posa, wo das wirklich alles gemacht wird, um die Freiheit, um das Republikanische, die Gleichheit durchzubringen und es scheitert. Und das heißt, Schiller sagt uns nicht, das ist richtig und das nicht, sondern es gibt alle Möglichkeiten, aber es ist eben nicht nur Schicksal oder nur Gestaltung und führt vielleicht eben vor allem diese Hybris als immerwährende Gefahr des Menschen vor. Wir vergessen, dass wir auch 50% ausgeliefert sind. Wir haben jetzt drei Pole in Ihren Darstellungen gesehen, glaube ich. Auf der einen Seite die Erziehung einzelner Menschen. Diese Erziehung soll, das wäre dann der zweite Pol vielleicht, durch die Kunst geschehen. Und der dritte, das soll politische Konsequenzen haben. Das ist ja ein anspruchsvolles Programm, dass man einzelne Menschen erziehen kann, indem man sie ins Theater schickt. Dann sehen sie das Menschenmögliche, vielleicht erkennen sie etwas an ihrer Autonomie. Und dann führt das eventuell über die persönliche Freiheit zu einer größeren Freiheit, nämlich der politischen Freiheit, dem Republikanismus. Und mir scheint das, vielleicht um sie herauszufordern, ein antiplatonisches Programm zu sein, weil Platon ja immer auf der Kunst herumgehackt hat. Er wollte auch, dass die einzelnen Menschen erzogen werden durch ein strenges Programm. Da spielt auch ein bisschen die Kunst eine Rolle als Musik, aber meist ging es um Mathematik und um Wissenschaft im Grunde. Und dann sortiert man die Erfolgreichen aus diesem Erziehungsprogramm raus, die Philosophen, und die sollen dann den idealen Staat führen. Aber immer Homer lesen, das führt nur zur Verwirrung, das führt dazu, dass man nicht ganz klar im Kopf ist. Man kann auch zu beliebigen Vorstellungen, die man hat, irgendeine Homer-Stelle finden, das ist alles nicht kohärent. Also die Kunst wollte er aus dem Erziehungsprogramm eher verbannen. Würden Sie sagen, dass Schiller ein antiplatonischer Erzieher ist, der glaubt, dass die Kunst zur Republik führen kann? Ja, dem würde ich zustimmen. Also zu Platon sehe ich schon große Spannungen. Tatsächlich diese Aufdrängung zwischen Schein und Sein, die ja nicht nur bei Platon, sondern in vielen, vielen philosophischen Texten immer eine gewisse Skepsis gegenüber der Kunst evoziert, die ist bei Schiller weg. Er hat ein starkes Vertrauen, dass Menschen genau wissen, ob sie jetzt in einem Setting von Kunst sind, auch wenn sie das vergessen, auch wenn sie träumen, auch wenn sie wegtreten, dann finden sie sich doch eben genau darin selbst. Und dieses Verführungsmoment, das ist für ihn eben abholen in einen Raum des Möglichen, der auch Spiegel ist. Also diese Spiegelfunktion ist für ihn viel wichtiger als die Verführung. Es ist Konfrontation mit uns selber. Und er sagt, am wichtigsten ist das Theater für die Mächtigen, denn denen traut ja niemand zu sagen, was sie nicht hören wollen. Aber auf der Bühne ist es eben möglich. Deshalb müssen sie fürs Theater sein. Das ist natürlich auch ein hoffnungsvoller Gedanke. Ja, also so polemisch zugespitzt. Es gibt ja da das Fresko Schule von Athen. Da zeigt so Aristoteles so in den Raum und Platon so nach oben. Also Ihrer Meinung nach zeigt Schiller mehr so mit Aristoteles in den Raum als da nach oben an den Himmel? Ja, Und er sagt vielleicht, so mit Aristoteles zielt er auch ein bisschen auf die Mitte, eben zwischen Sinnlichkeit und Vernunft, Verstandestätigkeit, das in diesen dramentheoretischen Schriften immer irgendwie auch so ein Vermitteln der Gegensätze hin auf eine Mitte. Und da könnte man durchaus so aristotelische Dimensionen auch erkennen. Aber Herr Hampel, Sie haben jetzt gesagt, das Ziel sei die Republik. Ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht genau, was das bedeutet. Also was ist denn Republikanismus als politisches Ziel vielleicht auch anderes als eine Demokratie? Also der Republikanismus hat etwas damit zu tun, ob man unter Gesetzen lebt, an deren Entstehung man selbst beteiligt gewesen ist. Also die Demokratie hat etwas mit Regierungsbildung zu tun, vielleicht auch mit einer Lebensform. Jede Stimme zählt und dann wird eine Regierung erzeugt. Aber wenn eine solche Regierung erzeugt worden ist, garantiert das noch nicht unbedingt, dass ich als Staatsbürgerin an der Gesetzgebung beteiligt bin dann. Und eine ideale Republik, in der leben die Menschen unter den Gesetzen, die sie selbst, für die sie sich selbst entschieden haben. Es ist eigentlich ganz ähnlich wie die Selbstgesetzgebung, die sich Kant beim Individuum vorstellt. Wir geben uns als Vernunft bestimmte Gesetze, das Sittengesetz, und so gibt sich eine Gemeinschaft in einer Republik Selbstgesetze, und die kommen nicht von Gott, sie kommen auch nicht von einem Monarchen, sondern sie kommen aus dieser Gemeinschaft. Und dafür müssen die Leute das Selbstbewusstsein und die Freiheit haben, sich selbst Gesetze zu geben. Also da gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Freiheitlichkeit, denke ich, und der Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung. Ja, und es ist sehr lange in der Ideengeschichte auch nicht die Rede von Demokratie. Also alle die Namen, die wir jetzt schon im Gespräch genannt haben, die sprechen eben von dem republikanischen Geist, von republikanischer Gesinnung, auch die Figuren bei Schiller. Das Demokratische, auch wenn es seit der Antike bekannt ist, ist dann wirklich nochmal später, kommt es dazu. Und ideengeschichtlich ist dieser Begriff, sozusagen die Republik ist der Begriff, der zuerst kommt und führt dann Demokratisierungsschübe ein, und dann kommt auch der Begriff auf. Heißt, Schiller war nicht unbedingt Demokrat? Ja, er hätte das sicher nicht gesagt. Das ist kein Begriff, den er verwendet. Also er verwendet eben Freiheit und Gleichheit, also die demokratischen Prinzipien. Er hat die Überzeugung des Freiheitskampfes gegen die Fremdherrschaft, zum Beispiel bei Wilhelm Tell und so weiter. Aber er würde sich nicht Demokrat nennen. Der Begriff ist in der Aufklärung so nicht geläufig. Auch wenn wir von einer enormen Demokratisierung sprechen, aber es ist nicht der Begriff, den sie selber verwenden. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Herrschaft des Demos, die Herrschaft des Volkes, lange Zeit keinen guten Geschmack hatte. Und immer seit Platon, bei Platon gibt es ja gute und schlechte Regierungsformen, und der Spiegel der Demokratie, wenn das Volk gut erzogen worden ist, ist die Anarchie. Und das ist immer, was viele befürchten. Ja, wenn das Volk herrscht, dann bricht die Anarchie aus, dann findet nicht mehr Gesetzgebung statt, sondern dann ist Chaos. Ja, wir haben es auch schon angesprochen, die Französische Revolution ist ja währenddessen auch passiert. Und da hat sich das Volk ja erhoben. Also gab es vielleicht auch bei Schiller ein Umdenken vor und nach der Französischen Revolution? Ja, wie schon erwähnt, hat ihn das natürlich auch schockiert, was er gesehen hat. Und dann auch Napoleon, also sozusagen mit die Rückkehr und auch die Anerkennung der Mehrheiten für Napoleon und seine die Rückkehr der Monarchie, das hat ihn alles natürlich zum Nachdenken auch angeregt. Aber die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit hat er bis zum Schluss ganz stark verteidigt. Also Wilhelm Tell ist eines seiner letzten Stücke, und eben dort gelingt ja sogar auch sowohl von den politisch tätigen Männern und Frauen als auch von Wilhelm Tell in diesem Zusammenarbeit gelingt dort ja auch die Befreiung und die Abschaffung der Stände und eine Durchsetzung der demokratischen Prinzipien. Aber auch dort, es wird nicht von Demokratie gesprochen. Ja, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, so sind ja die Grundsätze dann auch der Französischen Republik. Und ich meine, Brüderlichkeit zeigt ja irgendwie schon, da geht es nicht um alle, sondern da geht es schon um eine spezielle Gruppe an Menschen, in dem Fall Männer, die da zusammen über die Gesetze der Republik bestimmen können. Ich finde es irgendwie problematisch. Also wer ist das bei Schiller? Wer ist das in der Vorstellung, der dazu befähigt ist, überhaupt am Staatswesen teilnehmen zu können? Das ist ein Grundproblem in der Aufklärung. Wer gehört dazu? Und sind diese Ideen von Freiheit und Gleichheit dann schon diffamiert, weil da nicht alle dazugehören? Ich halte da stark dagegen. Wir haben auch heute Freiheit und Gleichheit nicht realisiert. Und es ist ein ständiger Anspruch, eben diese Prinzipien, die noch mehr durchzusetzen, zu realisieren. Und wir sind eben alle auf dem Weg, im besten Fall zur Weisheit und keine Weisen. Schiller würde ich ein bisschen in Schutz nehmen. Im Unterschied zu anderen hat er starke Frauenfiguren in seinen Werken. Maria Stuart, auch die Gertrud im Wilhelm Tell oder die Frau Stauffacher. Das sind wichtige Personen, die sind politisch klug. Die sind gar nicht schwach. Also gerade die Frau Stauffacher zum Beispiel, ganz wichtige Gesprächspartnerin, sagt wichtige politische Dinge. Ja, aber das Grundproblem sprechen Sie zu Recht an. Das ist da. Aber Schiller ist vielleicht nicht der Ärgste, würde ich mal sagen, in Bezug auf dieses Problem. Also ich glaube, dass das, was Frau Maas angesprochen hat, vielleicht teilweise ein Spiegel der Spaltung des Menschen in Sinnlichkeit und Vernunft ist, weil lange Zeit ja behauptet wurde, dass der männliche Geist ein vernünftiger ist und die Frauen eher zur Sinnlichkeit neigen, eher der Natur verbunden sind und dass, wenn dieser Gedanke erstmal in der Welt ist, dann kann man natürlich leicht sagen, an den republikanischen Prozessen müssen die vernünftigen Männer teilnehmen und die Frauen, die von Sinnlichkeit affiziert sind, die müssen wir da draußen vorlassen. Also dieser Kontrast zwischen dem Natürlichen und Sinnlichen auf der einen Seite und dem Vernünftigen, Selbstreflexiven auf der anderen Seite, der spielt ja auch für die Hierarchisierung der Geschlechter eine große Rolle. Ja, sehr stark. Und ich möchte Schiller nochmal, ich möchte ihn nicht herausnehmen, aber bei ihm sind eben auch dieses Kognitive, dieses Rationale ist genauso anfällig, was vielleicht bei anderen Philosophen nicht gesehen wird. Da ist er Literat, da ist er Schriftsteller, ist er auch Historiker. Er sieht bei diesen Figuren in der Geschichte eben auch die Sinnlichkeit durchbrechen und die Widersprüche, die verdeckt werden. Und von daher ist der Mensch als Mensch in diesen Widersprüchen gefangen. Und dieses Idealisieren, dass die einen es schaffen und die anderen nicht, dem ist Schiller insgesamt eher etwas skeptisch gegenüber, würde ich sagen. Mit diesen vielen Charakteren, die er bearbeitet hat oder die er in seinen Texten auch nennt. Er geht ja auch auf andere Autoren ein, auch Autoren vor allem, muss man sagen, und nimmt dort die Charaktere, die ihn wiederum inspirieren und zeigt immer dieses Ringen und diese widerstrebenden Dimensionen von Menschsein. Und das trifft die großen Geister genauso wie jene, die sich ganz dem Sinnlichen hingeben. Also alle haben sozusagen das Problem, dass sie zu einseitig sind, könnte man vielleicht sagen. Dass sie sich immer wieder auch um dieses in die Mitte bringen, ins Spiel bringen, aller Dimensionen von Menschsein futieren. Es ist merkwürdig, dass die, das sage ich jetzt nur so nebenher, die Sophia in der Allegorie eine Frau ist, aber wenn es dann ums Politische geht, die Frauen angeblich gar nicht weise sind. Auf der einen Seite haben wir jetzt irgendwie gesprochen, wer gehört dazu. Ja, vielleicht sind das primär Männer, aber bei Schiller, wer bestimmt am Ende mit in der Republik? Das sind dann ja auch die Menschen, die durch sein Programm erzogen worden sind schon. Das ist dann ja vielleicht auch ein bisschen arrogant, sich vorzustellen, Schiller, der Erzieher, erzieht über seine Theaterstücke, also der züchtet quasi die Menschen über seine Theaterstücke, die dann in der befreiten Gesellschaft, und ich finde, das klingt schon ein bisschen nach Sozialismus und Brecht irgendwie auch, die dann in der befreiten Gesellschaft irgendwie mitwirken. Finden Sie das auch, hat auch so paternalistische Untertöne ein bisschen? Also im Text über die ästhetische Erziehung des Menschen ist am Schluss jede feingestimmte Seele hat in sich selber eine Republik und einen Staat von Freien und Gleichen geschaffen. Und interessanterweise geht er da ja dann doch wieder so auf ein platonisches Ideal von einzelner Seele und großer Veränderung des Staates ein. Also Seele und Staat, so in einer Spiegelung oder in einer Wechselwirkung. Und ja, also eben das Wort Erziehung hat immer etwas, die einen, und da hat es auch Stellen drin, wo er sagt, die einen eben, die dann diese Prinzipien ja kennen und begründen, die brauchen Kanäle der Vermittlung dieser Ideen. Und da ist natürlich so eine Asymmetrie auch drin, vielleicht auch etwas, könnte man sagen, Elitäres. Also die einen begründen die Prinzipien und da ist die Frage, wie diese Prinzipien den Weg über das Herz zum Kopf, wie Schiller schreibt, finden. Aber wenn man die verschiedenen Texte nebeneinander liest und aufeinander bezieht, sieht man eben auch, dass er denen, die die Prinzipien begründen, die eigene Anfälligkeit auch vor Augen führt. Also dass er das nicht immer in allen Texten auch ausführt, ist auch klar. Und das andere, dieses Utopische, dieses Idealische, das ist drin und das wurde stark kritisiert an Schiller. Da ist er auch kein Philosoph. Ich meine, wir lesen im Grunde, wenn wir nicht Literatur oder Philosophie studieren, werden vor allem die Dramen, werden die Balladen gelesen. Das ist seine Stärke. Und da ist diese Fülle drin, diese Mannigfaltigkeit, die wir immer wieder auch dann mit uns in Verbindung bringen müssen. Und das ist eine Aufgabe, die dann wiederum der Einzelne doch auch selber lösen muss und wo es auch scheitern kann. Das war Schiller schon klar. Aber natürlich sind diese ganzen Texte auch durchdrungen von diesem aufklärerischen Willen und auch von dieser aufklärerischen Hoffnung. Wir können eben verändern, wir können uns transformieren. Es gelingt und es kann scheitern, aber wir denken jetzt mal, es gelingt. Und das ist auch irgendwie inspirierend bis heute. Also auch die Balladen leben davon, dass sie uns Geschichten erzählen, wo etwas gelingt oder etwas scheitert, was Tragisches kommt, es berührt uns und es ist so komprimiert auf diese kurzen 2-3 Seiten, aber es nimmt bis heute Menschen mit. Wir verstehen, worum es hier geht. Es geht um diese Gefühle, die irgendwie was vom Menschen als Menschliches irgendwie wiederum hervorbringen. Ich möchte trotzdem nochmal nachhaken, obwohl ich das Inspirierende und Begeisternde der Schillerschen Kunst sehr gut nachvollziehen kann. Aber die Frage, die Frau Maas gestellt hat, ist ja, finde ich, schon gegenwärtig sehr virulent, dass es ein Kunstverständnis gibt, wo wir sagen, ja, die Kunst ist eigentlich auch frei, so wie in einer Republik die Bürgerinnen und Bürger frei sind, so wie eine schöne Seele in sich frei, ein freies Spiel hat. So haben wir heute vielleicht die Vorstellung, dass die Kunst nicht eine moralische Veranstaltung sein sollte, dass sie nicht eine erzieherische Veranstaltung sein sollte, sondern dass sich in dem Moment, in dem sich die Künstler oder der Künstler als Erzieherin des Publikums sieht, eine Hierarchie aufbaut und damit sich über das Publikum stellt und gleichzeitig die Kunst in die Pflicht nimmt, ein politisches oder moralisches Programm durchzuführen. Also Frau Maas hat das ja angesprochen mit Brecht. Da kann man sicher sagen, dass das epische Theater eine Verschärfung des Theaters als moralische Anstalt ist. Da geht es nicht einfach nur um die Erziehung von Einzelnen, sondern da geht es darum, dass man die Charaktermasken, die wir alle tragen, weil wir in der kapitalistischen Gesellschaft an einer bestimmten Stelle tätig sind, dass die den Schauspielern zumindest deutlich wird und dass dadurch ein politisches Programm transportiert werden kann. Und da würden ja vielleicht heute viele sagen, ja, das ist Programmkunst, das ist keine freie Kunst. Das ist zwar keine Kunst, die einem Herrscher dient oder einer Kirche wie die Bachsche Musik oder die Händelsche Musik, die einem Fürsten zu dienen hat, aber das ist Kunst, die einer bestimmten moralischen Vorstellung oder einer politischen Vorstellung dient und dann ist sie doch nicht mehr frei. Sehen Sie das auch als ein Problem oder würden Sie sagen, das ist falsch, das so zu sehen, dass wir heute ein anderes Kunstverständnis haben? Dem würde ich klar zustimmen. Wir haben ganz anders. Wir sind Jahrhunderte später. Das ist völlig klar. Und ich verstehe sehr, sehr klar diese Überlegung, wie weit ist hier ein Programm bei Schiller? Sie haben die Klassik angesprochen, Frau Maas. Wirksam und die ist da. Nur nochmals, bei Schiller ist es nicht so einfach. Nehmen Sie jetzt nochmal den Fiesco mit der Verschwörung zu Genua. Was entnehmen Sie jetzt politisch? Der letzte Satz ist, ich gehe zu Andreas, das ist der Tyrann am Anfang, der durch die ganze Verschwörung beseitigt werden will. Also sind Sie jetzt für den ersten Tyrann, für den zweiten oder für die Mitte des Stücks? Es ist alles da. Sie können sozusagen die verschiedenen programmatischen Positionen auch brauchen. Und so geht es mit anderen Stücken von Schiller auch, dass es nicht eine eindeutige Aussage ist und er selber... Ja, gerade bei den Räubern waren ja die Vorwürfe an ihn auch sehr stark, dass er, weil das ganze Publikum erwartete, man muss jetzt so werden. Das ist ein Vorbild, das ist ein Programm dahinter. Und er hat sich dagegen verwehrt. Das ist nicht ein Programm, sondern es ist natürlich von Schiller schon, die Inhalte sind von Schiller gewählt und auch, da hat es Werte drin und Normen, also geschenkt, das ist ganz klar. Aber es ist nicht so einfach, mit Schillers Dramentheorie wirklich zu sagen, das ist ein politisch eindeutiges Programm und er will er engt alle Künstler ein, nur noch so zu schreiben. Vielleicht könnte man am stärksten sagen, es hat noch Inhalt. Also es hat noch, er erzählt was, aber ist auch historisch sehr interessiert. Er wählt historischen Stoff, er erzählt Inhalte. Und das ist natürlich die Kunst, dieser Anspruch, diesem Anspruch muss die Kunst keineswegs genügen. Und das ist ein Befreiungsschub nochmal in den letzten vielen Jahrzehnten dann passiert, um auch die Kunst vor jedem solchen Anspruch, vor diesem Anspruch zu schützen und zu sagen, sie hat als freie Kunst, aber eben trotzdem auch Bedeutung für freie, offene Gesellschaft. Ja, von dem, was Sie erzählen, sehe ich auch schon ein interessantes Spannungsfeld. Und da müsste man wahrscheinlich, wie Sie es auch vorschlagen, wirklich einfach mal die Dramen lesen und sich anschauen, was da passiert. Aber jetzt so im Höhenflug und abstrakt sehe ich da ein interessantes Spannungsfeld, eben auf der einen Seite zwischen der Idee, dass eine politische Vision haben, ein Erziehungsprogramm haben. Und dieses Programm ist aber ausgerichtet auf die Idee der Autonomie, also in jedem Einzelnen, aber vielleicht eben doch auch in Bezug auf die Kunst. Würden Sie mir da zustimmen? Das ist interessant. Vielleicht könnte man das so formulieren, ja. Wie sehen Sie das? Ja, also ich würde auch sagen, dass die Dramen von Schiller einerseits dem Autonomieideal verpflichtet sind, dass sie andererseits die Komplexität der Menschen ausgesetzt sind, die versuchen, autonom zu sein, abschildert. Und ich finde, dass das auch bei dem von Frau Maas erwähnten großen Nachfolger von Schiller, bei Bertolt Brecht, teilweise so ist. Also wenn man Gute Mensch von Sezuan anschaut auf der einen Seite und Mackie Messer auf der anderen Seite, dann sieht man, dass es manche Stücke gibt, die stark programmatischen Charakter haben, Entlarvung des Kapitalismus betreiben. Das würde ich bei der Drei-Groschen-Oper nicht so sehen. Die Drei-Groschen-Oper zeigt auch irgendwie die Komplexität, in der die Polizei und die Räuber oder die Verbrecher, die Huren, wie sie miteinander verflochten sind und dass sie gute und schlechte Seiten haben. Also das kommt mir eher wie ein schillersches Stück vor, in der die Vielfalt des Menschlichen vorgeführt wird. Und ich denke, dass beides einen Erziehungscharakter haben kann. Nicht? Man kann Selbsttäuschung, dass man doch eigentlich ein freier Mensch ist, vielleicht verlieren, wenn man diese Komplexität im Theater vorgeführt bekommt. Und man kann vielleicht auch angefeuert werden zur Autonomie, wenn das Stück etwas programmatischer ist. Nicht? Und vielleicht haben beide Autoren beides verfolgt. Ja, und mir kommt jetzt auch nochmal Kant in den Sinn, wenn wir nochmal zurück auch Kant wieder ins Spiel bringen. Es gibt in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, das ist natürlich auch eher in pragmatischer Hinsicht, es geht auch darum, wie können wir das jetzt irgendwie gesellschaftlich relevant machen. Da gibt es diese Stelle mit dem einäugigen Zyklopen und das ist für Kant genauso wie für Schiller das größte Problem. Wenn wir nur sozusagen ein Auge hätten, wären wir ein Zyklop. Der Mensch hat zwei Augen und das macht möglich, dass er vom Egoisten zum Pluralisten wird, wie es Kant beschreibt. Und im Grunde ist dieses zweite Auge eigentlich einfach eine Perspektivenvervielfältigung. Also eben der Pluralist statt der Egoist, der Zyklop ist der Egoist. Und mit dem zweiten Auge, und Kant sagt, der Mensch hat eben zwei, das entspricht seinem Wesen, ist die Möglichkeit gegeben, mehrere Perspektiven einzunehmen. Da haben wir sittlich noch, moralisch noch ganz viele Probleme. Aber das ist für Kant absolut grundlegend, für jeden Anfang von Denkungsarten. Und für Schiller, da würde er in meinen Augen wirklich zustimmen. Denn und Kunst, jetzt komme ich zur Kunst, ist eben der Ort, wo diese Perspektiven auf jeden Fall auf uns treffen. Also wir kommen in Kontakt mit anderen Zugängen zu Wirklichkeit und zu Welt und zu sich und zu Menschen. Und in jedem Fall, unabhängig davon, was Kunst darstellt und wie es darstellt und ob es darstellt, aber da bringt sich etwas in Form. Und ich muss mich mit etwas, was sich in Form gebracht hat, auseinandersetzen. Das erweitert meine Sicht. Und dass dem sozusagen ein normativer Wert zukommt, da würden einfach beide nochmal bei allen weiteren Fragen, die offen sind, wirklich zustimmen und wahrscheinlich viele der Aufklärer, dass durch diese Dimension des anderen, des Einbezugs, des anderen Blicks, des geformten Blicks auf Wirklichkeit und Welt, dass denen Bedeutung zukommt. Ist vielleicht auch noch ein weiteres Weisheitsideal angesprochen, das wir auch schon öfter in unserer Podcast-Reihe thematisiert haben, dass es nicht nur die Vorstellung gibt, dass Weisheit etwas mit innerer Balance und mit Freiheit zu tun hat, mit nicht in Widersprüchen existieren, sondern dass Weisheit manchmal auch mit Erkenntnisbescheidenheit, mit epistemischer Bescheidenheit in Zusammenhang gebracht wird, dass man nicht borniert ist, nicht auf eine Perspektive beschränkt bleibt. Und das scheinen Sie mir jetzt gerade angesprochen zu haben mit diesem Verweis auf die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, dass es eben die Weisheit des Perspektivenwechsels gibt, die Weisheit vom eigenen Standpunkt abrücken zu können. Und das ist vielleicht eine besondere Art von Freiheit, die genauso wichtig ist wie die politische Freiheit oder das freie ästhetische Spiel in uns selbst. Weil es in jedem Fall auch eine Dezentralisierung herbeiführt. Und das ist für das Normative, aber auch für das Erkenntnistheoretische für Kant unverzichtbar. Also damit geht es im Grunde erst los. Und man könnte auch sagen, jetzt wenn wir auf die Weisheit noch stärker eingehen, für Schiller ist dann so seine Kardinalaufgabe der Kunst, ist eigentlich unser Empfindungsvermögen auch einfach zu erweitern und unser Verstehen zu vergrößern. Also nicht dann zu erkennen, was ist das richtige Programm, sondern in jedem Fall zu verstehen, was es heißt, Mensch zu sein und in welchen Zusammenhängen wir stecken. Und da unterscheidet sich Schiller dann vielleicht von Kant oder von anderen eben programmatischen Kunsttheorien, wenn es nicht darum geht, das ist die richtige Form zu leben oder politisch zu wählen, sondern zu verstehen, unter welchen Wechselwirkungen, Abhängigkeiten eben Menschsein immer steht. Das sagt er über die ästhetische Erziehung und auch in den Schriften zur Dramentheorie, Empfindungsfähigkeit und Verstehen. Da schreibt dort auch, je älter er wird, desto weniger Bösewichte er sieht er und desto mehr Toren und solche, die irgendwie anfällig sind. Und also dieses Verständnis für diese Anfälligkeit von Menschsein gekoppelt an diese Kritik von Hybris, von Selbstüberschätzung. Das ist für ihn wirklich so der Kern von Weisheit, würde ich sagen. Und da ist Kunst wichtig. Da ist Kunst wichtig und wir haben am Anfang eben über diese Differenz zwischen Kant und Schiller gesprochen und ich bekomme jetzt nochmal das Gefühl, dass eben eine große Differenz auch einfach in der Form liegt, die die beiden ihren Ideen gegeben haben. Also was sie jetzt erzählt haben, ist eben ein Experimentierfeld der Literatur, in den Sachen freier ausgehandelt werden können, als vielleicht in der Philosophie, in der Kant halt irgendwie uns Regeln an die Hand geben kann, aber eben das in einer viel expliziteren Weise, als das dann doch die Literatur kann. Und das würde ja auch das Programm von Schiller nochmal unterstreichen über eben die ästhetische Erziehung im Sinne einer Kunsterziehung. Mhm. Ja, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich würde allen raten, sich ein Buch von Schiller zu holen und da mal reinzulesen. Wir haben von Frau Abt viele gute Tipps bekommen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen, Frau Abt und auch Michael Hampe, dass Sie bei dem Gespräch dabei waren. Vielen Dank Ihnen. Ich danke Ihnen auch. An dieser Stelle möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer auch dazu einladen, weiteren Wisdom Talks zu lauschen, sowie neugierig in die Vielzahl von Texten und weiteren Podcasts einzutauchen, die auf unserer Website www.metis.etherz.ch, dem Internetportal für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraxis zu finden sind. Ich möchte Sie und euch auch dazu ermutigen, uns eigene Gedanken, Kritik, Nachfragen und dergleichen zu senden. Auf unserer Homepage werden auch eingesandte Essays zu Weisheitsthemen und Weisheitspraktiken aufgeschaltet. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten dazu findet man auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde von Martin Münich produziert mit Unterstützung der ETH Zürich und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum in Hamburg.